diese Angst zu stillen. Ich habe nicht manchmal Angst zu stillen. Es ist ein Angstzustand, der niemals kommt. Thank you. заветную Thank you.